2. Sprechen Sie nach, bitte. Kaffee. Tee. Kaffee und Tee. Milch. Käse. Milch und Käse. Hamburger. Pizza. Hamburger und Pizza. Suppe. Steak. Suppe und Steak. Schokolade. Schokolade. Döner. Lecker. Döner ist lecker.